Friends, have an amazing morning. Freunde, habt einen wunderbaren guten Morgen. It's already so hot here, we had to turn the AC on. Es ist so heiß hier, wir mussten die Klimaanlage anschalten. So what else describes a divinity? Was beschreibt noch diese Göttlichkeit? Omnipotent. Omnipotent. Omnipotence means all powerful. Omnipotent bedeutet allmächtig. Luke chapter 1 verse 35 tells us something incredible. Und Lukas 1:35 erzählt uns etwas Wunderbares, was passiert ist. And the angel answered and said to her, which is Mary, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, also Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Schau mal! It says that the power will overshadow you. Es heißt, dass die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. The Holy Spirit is so powerful that it can make a virgin. Und der Heilige Geist ist so kraftvoll, dass er eine Jungfrau schwanger machen kann. If he can do that, don't you think he can fix a little problem? Und wenn er das machen kann, denkst du nicht, dass er dein kleines Problem auch lösen kann? He is God, and he is the part of the Godhead that loves to act. Weil er ist Gott, und er ist dieser Teil der Dreieinigkeit, der es liebt, in Kraft zu wirken. Throughout the Bible you will find that he worked in an all-powerful way. Und durch die Bibel hindurch werden wir sehen, wie er in Allmacht gewirkt hat. It's actually interesting that in the New Testament the Holy Spirit is more connected to power than God himself. Und es ist interessant, dass im Neuen Testament der Heilige Geist mehr mit Macht in Verbindung gebracht wird, denn Gott selber. Himself, I meant the Father, you understand? Und wenn ich sage Gott selber, dann meint das natürlich Gott der Vater. Der Heilige Geist ist ja auch Gott. But look in Romans 15, what Paul says. Aber schau in Römer 15, was dort Paulus sagt. In Vers 19 he tells us that in mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God. Oh, sorry. Romans? Romans 15, 19. Im Römer 15, 19 sagt er, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes. So Paul walked around preaching the gospel in the signs, wonders, which was related to the power of the Holy Spirit. Also Paulus ging umher, predigte das Evangelium in der Kraft und Macht des Heiligen Geistes. Wherever the person of the Holy Spirit is beginning to be active, there will be a manifestation of power. Und wo auch immer der Heilige Geist aktiv wird, da gibt es auch eine Manifestation von Kraft. Do you know this aspect? In this regards, I have frustrated a lot of people. Und in diesem Bereich habe ich schon viele Leute frustriert. Und a respeito disso, eu tenho frustrado muitas pessoas. And I don't try to do that, it just. Und ich versuche das ja nicht zu machen, es passiert manchmal einfach. So, how did it happen? Und wie passiert das? Well, I've been to a lot of meetings where there was a lot of emotion. Ich war schon an vielen Treffen, wo es viele Emotionen gab. Screaming, shouting, people falling on the floor. Schreien und rufen, und die Leute fielen auf den Boden. Und sie haben gezittert, und sie sagten, Reinhard, what an anointing was in the meeting. Wow, Reinhard, was für eine Salbung war da während dem Treffen. Of the Holy Spirit. Ich habe die Salbung vom Heiligen Geist gespürt. And I said to people, und ich habe den Leuten gesagt, are you sure that there was an anointing of the Holy Spirit there? Ja, seid ihr sicher, dass es da eine Salbung vom Heiligen Geist gab? Ja, sicher hatte es. My knees were shaking. Meine Knie haben gezittert. So here's the question that I ask him. Und da ist die Frage, die ich ihnen stelle. Und was ist passiert? Außerdem, dass du etwas gefühlt hast. Und da ist nichts Falsches daran, die Kraft des Heiligen Geistes zu fühlen. If there is not a manifestation of the power that brings a transformation in your life, I think it was emotions and not the anointing of. Aber wenn diese Kraft vom Heiligen Geist nicht eine Veränderung brachte in das Leben, dann glaube ich, dass es Emotionen waren und nicht der Heilige Geist. See, I've listened to coaches. Ich habe schon Coaches zugehört. Or so much emotions. Und sie haben so viele Emotionen hochgesteuert. Nothing has changed in the lives of the people. Und 3 Wochen später hat sich nichts verändert im Leben dieser Leute. Yep, there's a lot of less money on their bank account. Außer dass da viel weniger Geld auf ihrem Bankkonto war. Because the coach was so expensive. Weil der Coach oder der Trainer so teuer war. So I'm not against coaches. Also ich bin nicht gegen Coaches. Against emotions. Ich bin nicht gegen Emotionen. King and your knees going soft. Und ich bin nicht gegen das Zittern und die Knie, die weich werden. But we must not confuse these things with the anointing of the Holy Spirit. Aber wir müssen diese Dinge nicht verwechseln mit der Salbung vom Heiligen Geist. Holy Spirit expresses his power that Something has to change. Weil wenn der Heilige Geist sich ausdrückt, dann muss etwas sich verändern. Eine Krankheit muss verschwinden. A bondage in the mind has to be broken. Oder eine Festung in den Gedanken muss gebrochen werden. It has to actually change. Otherwise, it was emotions and not the power of the Holy Spirit. Etwas muss verändert werden, sonst waren es nur Emotionen und nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Throughout the New Testament, you will find that Paul always moved in the power of the Holy Spirit. Durch das Neue Testament hindurch werden wir sehen, dass Paulus immer in der Kraft des Heiligen Geistes sich fortbewegte. Und er hat sogar gesagt, er sagt, um mein Reden und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, er sagte dies zu den Korinther, but I came in the demonstration of the Spirit and of power, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. And then he told us why. Und dann hat er gesagt, wieso? So that your faith may not rest in human wisdom, but in the power of God. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. So, my friend. So, meine Freunde. Unless you understand that the Holy Spirit is God. Außer ihr versteht, dass der Heilige Geist Gott ist. One of his attributes is to be omnipotent, which is all powerful. Und einer seiner Eigenschaften omnipotent ist, dass er allmächtig ist. It is his deep desire to constantly manifest his power. Und es sein tiefer Wunsch ist, seine Kraft immer manifestieren zu können, you are lacking in your life. Wirst du etwas in deinem Leben missen. Let's desire the manifestation of the power of the Spirit of God. So lasst uns die Manifestation der Kraft Gottes in unserem Leben wünschen. Bis morgen.